Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Spätestens seit dem Cambridge Analytica-Skandal stehen ja viele Menschen dem Plattformanbieter Facebook besonders skeptisch gegenüber und das nicht ganz unberechtigt. Haben jedenfalls Forscher der Princeton University herausgefunden. Sie haben sich konkret das Login mit Facebook bei Drittanbietern einmal genauer angesehen. Wenn man sich mit seinem Benutzernamen und Passwort des eigenen Profils beim sozialen Netzwerk woanders anmeldet, dann können Drittfirmen die Facebook-Identität des Besuchers nachverfolgen. Laut den Forschern sammeln Tracker so die Informationen der Webseitenbesucher, um dann zum Beispiel Werbung auf dem Profil des Nutzers zu platzieren. Ganz unbemerkt. Dieser Vorgehensweise der großen Tech-Giganten will ausgerechnet ein deutsches Unternehmen Konkurrenz machen. Es heißt Verimi und Carina Frohn weiß, was und wer sich hinter diesem Namen verbirgt. Der Name ist eine Zusammensetzung der beiden englischen Wörter Verify und Me, also bestätige mich, und das gibt schon mal so einen ersten Anhaltspunkt. Es handelt sich dabei um eine Identitäts-, Daten- und Zahlungsverkehr-Plattform. Im Grunde funktioniert dieses System wie die Anmeldung mit meinem Profil von einem sozialen Netzwerk oder auch von einem E-Mail-Dienstleister bei einem anderen Dienstleister. Also ich hinterlege meine Daten bei Verimi. Bei allen Firmen, die das System unterstützen, kann ich mich dann mit meinem Benutzernamen und meinem Passwort von diesem Login-System anmelden. Bedeutet, ich muss mir für mehrere Seiten nur noch einen Benutzernamen und ein Passwort merken. Die Unternehmen wiederum haben dann die Möglichkeit, von Verimi Daten über mich abzufragen. Diese Plattform ist also so eine Art Schnittstelle zwischen mir und dem anderen Unternehmen. Und bei welchen Unternehmen kann ich mich mit diesem Login-Service anmelden? Die Plattform ist noch ganz jung, erst jetzt im April gestartet, und es sind auch noch nicht alle Funktionen freigeschaltet, die theoretisch möglich sind. Hinter diesem System stehen aber 10 Gesellschafter, das sind alles hohe Tiere ihrer Branche, also die Deutsche Telekom ist dabei, die Allianz oder auch Daimler und die Lufthansa. Und bei all diesen Unternehmen kann ich das jetzt schon machen oder werde es dann in Zukunft können. Bevor wir uns die Rolle der Gesellschafter und der Plattform selbst nochmal genauer ansehen, kurz ein paar Informationen darüber, wozu solche Login-Systeme und Identitätsplattformen überhaupt hilfreich sind. Was? Ich bin da raus. Ich wüsste jetzt nicht, nein. Jetzt von wegen im Internet oder was? Also nur dieses normale Passwort, Benutzername. Das halt. Für den Zutritt zu irgendeiner Website? Google Mail, das funktioniert ja ähnlich, dass wenn man sich einmal anmeldet, dass man sich gleich automatisch zum Beispiel bei YouTube oder sowas mit derselben E-Mail-Adresse verbunden ist. Ratlosigkeit in den Gesichtern. Bei der Frage nach Identitätsmanagern oder Login-Systemen zucken viele mit den Schultern. Denn geradezu selbstverständlich greifen die meisten Menschen auf ihre Profile von E-Mail-Diensten oder sozialen Netzwerken zurück, um sich damit einfach und bequem auf anderen Seiten zu registrieren. Alternativen, etwa zum Login per Facebook oder Google, kennen die meisten nicht. Den Vizepräsidenten des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft, Achim Himmelreich, wundert das nicht. Bislang ist es so, dass sich noch keins in der Breite durchgesetzt hat. Es ist im Gegenteil so, der meiste genutzte übergreifende Login, der kommt eben von Facebook, weil eben Milliarden Leute Facebook nutzen und ihren Login kennen und das schlichtweg bequem ist. Diese Bequemlichkeit siegt allzu oft über die Bedenken um den eigenen Datenschutz. Das beobachtet auch Martin Schallbruch. Er ist der stellvertretende Direktor des Digital Society Institute der ESMT Business School in Berlin. Wenn wir heute digitale Dienste online nutzen, dann brauchen wir für jeden Dienst eine irgendwie geartete digitale Identität. Das heißt, ob wir etwas bestellen, ob wir Musik hören, ob wir Social Networks nutzen, was auch immer. Jedes Mal ist es nötig, dass man auf irgendeine Art und Weise seine Identität bestätigt. Sich jedes Mal einen neuen Benutzernamen und ein Passwort auszudenken, das ist lästig. Vor allem, wenn man bedenkt, im Schnitt sammelt jeder normale Nutzer im Laufe seiner Internetjahre 50 bis 100 digitale Identitäten. Mit jeder von ihnen machen sich Nutzer angreifbar für Hacker und Datendiebe. Hier kommen Identitätsmanager ins Spiel. Wenn ich den Zugriff auf meine Daten auf einen deutlich sichereren Anbieter, der sich darauf spezialisiert, verlagern kann und quasi anderen Dienstleistern nur so ganz, ganz bewusst Zugriff drauf gebe, auf ganz bestimmte Informationen, dann erhöht das meine Sicherheit. Und bei so vielen Diensten, mit denen Menschen jeden Tag zu tun haben, ist das, glaube ich, der einzige Weg, das Ganze noch beherrschbar zu halten. Der IT-Wissenschaftler Jürgen Geuter nutzt selbst solche Dienste. Sie können zum Universalschlüssel im Internet werden. Der Nutzer entscheidet, welches Unternehmen ihn benutzen kann und welche Türen er öffnet. Wo die Server der Plattformen stehen, ist für Geuter erst einmal nebensächlich. Die EU-Datenschutzgrundverordnung sagt, dass sie immer gilt, wenn Europäer betroffen sind. Das heißt, ob ich jetzt bei einem amerikanischen Anbieter bin oder einem deutschen, es müssen sich beide an die EU-Datenschutzgrundverordnung halten. Von daher macht das keinen Unterschied für mich. Vereinfacht gesagt, Unternehmen dürfen dank der Datenschutzgrundverordnung ohne die Zustimmung des Nutzers weder Daten speichern noch einfach weitergeben. Den Verwaltungsaufwand dahinter fürchten viele. Achim Himmelreich vom Bundesverband Digitale Wirtschaft geht sogar noch einen Schritt weiter. Wir müssen mehr einwilligen, als wir es zuvor getan haben. Und die Erfahrung lehrt eigentlich, dass ich diese Hürde der Einwilligung ganz schnell mache bei Diensten, die ich täglich nutze, denen ich vertraue. Und das sind nun mal Google, Facebook, Amazon etc. Und das neue Unternehmen schwer haben.